Kundgabe 2366. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.06.1942. Glaube an das Erlösungswerk Christi. Der Glaube an das Erlösungswerk Christi ist unter der Menschheit so schwach geworden, dass ihr darum größte Gefahr droht. Und Gott weiß über diese Glaubensschwäche schon seit Ewigkeit. Die Zahl derer, die tief durchdrungen sind, von der heiligsten Mission des göttlichen Erlösers, ist gering zu nennen. Denn viele Bekenner seines Namens tun dies nur nach außen hin und werden auch diesen seichten Glauben aufgeben, so sie dazu genötigt werden. Das Erlösungswerk Christi war ein Liebeswerk, das auch nur durch die Liebe begriffen werden kann, das nur die Menschen wahrhaft erfassen, die selbst in der Liebe leben und also wissen, dass die Liebe zur größten Aufopferung fähig ist. Wer aber der Liebe fern ist, dem wird auch niemals die Größe des Opfers verständlich sein, das Jesus Christus für die Menschheit dargebracht hat. Das Leiden und Sterben am Kreuz kann nur von den Menschen nachempfunden und mit allen Qualen durchlebt werden, deren Herzen liebefähig sind. Wohingegen der lieblose Mensch kein Verständnis haben wird für die Qualen des Opfertodes Jesu. Und da die Menschheit nun bar jeder Liebe ist, so ist ihr auch der Glaube an das Erlösungswerk verloren gegangen. Und es ist dies die Erklärung, warum in der Welt der Glaube an Jesus Christus ausgerottet werden soll. Nur die Liebe kann ihn erkennen als Gottes Sohn und Erlöser der Welt. Wem aber die Liebe mangelt, der lehnt ihn ab. Denn dessen Gott ist allemal der Fürst der Finsternis. Und seine Macht wird anerkannt durch das Verlangen nach der Welt, das die Menschen zu jeglicher Liebetätigkeit unfähig macht. Und es wird schwer sein, inmitten einer Welt ohne Liebe zu leben und sich den Glauben an Jesus Christus zu bewahren. Es wird schwer sein, standzuhalten den Anfechtungen der Welt gegenüber. Und es wird schwer sein, den Glauben an die göttliche Liebe des Heilands zu verteidigen und seinen Namen offen vor der Welt zu bekennen. Und doch wird dies den Menschen möglich sein, die ein Liebeleben führen, denn diese sind von seinem Geist durchdrungen, und sie werden Sieger sein über die Welt und deren Streiter, so sie durch die Liebe innig verbunden sind mit dem, der die Liebe selbst ist. Sie sind tief eingedrungen in die göttliche Weisheit und wissen um die große Schuld des Wesenhaften, sowohl als auch um die unfassbare Gnade, die ihnen erworben wurde durch den Tod Jesu am Kreuze. Sie wissen auch, dass nur die tiefe Liebe zu den Mitmenschen Jesus bewogen hat, sich selbst für diese hinzugeben. Und also erkennen sie ihn an, im Herzen und vermögen nun auch, ihn und sein Erlösungswerk vor der Welt zu vertreten und seinen Namen laut zu bekennen. Und diese wenigen werden den Kampf aufnehmen, den die Welt ihnen ansagt. Sie werden sich nicht fürchten, denn ihnen zur Seite steht der göttliche Heiland, der sein Blut für die Menschen hingab, um sie zu erlösen aus der Macht des Gegners. Dieser wird erneut gegen die Anhänger Christi zu Felde ziehen. Und es wird ein Kampf entbrennen, der nur im tiefen Glauben an Jesus Christus ausgefochten werden kann. Und es wird die Lieblosigkeit mehr denn je zutage treten. Und wieder wird die Liebe leiden müssen, doch auch jedes Leid zu tragen fähig sein. Wieder wird Christus ans Kreuz geschlagen, so er verleugnet wird von der Menschheit, der sein Tod am Kreuze Erlösung bringen sollte, aus größter Not. Und nur die Liebe wird ihn bekennen. Nur die Menschen, die liebefähig sind, bleiben ihm treu. Denn ihnen gibt der göttliche Erlöser selbst die Kraft, den Feinden zu widerstehen. Und sie werden Sieger sein und bleiben, wenngleich sie das irdische Leben verlieren. Denn sie sind in Wahrheit Nachfolger Jesu gewesen und besiegeln, wenn es Not tut, auch ihre Treue zu ihm mit ihrem Leibestod. Denn in ihnen ist der Glaube lebendig an Jesus Christus als Gottes Sohn und Erlöser der Welt. Amen.